wie ein Edelstein. Rechts Rap, Invasion, Max Damage. Sein Tod, unser Auftrag, ich fang seine Seele ein. Ich mache deutschen Rap weit wie ein Edelstein. Die nächsten Jahre werden heiß, Krieg auf den Straßen. Viele tausend entgeile MP3s, NSMCs übernehmen das Gebiet, der Soundtrack für das nächste Reich. Sein Tod, unser Auftrag, ich fang seine Seele ein. Ich mache deutschen Rap weit wie ein Edelstein. Die nächsten Jahre werden heiß, Krieg auf den Straßen. Viele tausend entgeile MP3s, NSMCs übernehmen das Gebiet, der Soundtrack für das nächste Reich. Mich töten, so wie Hagen Siegfried, du Jonas, versuch nach Schwing deine Axt zum Hiebe. Egal was du tust und wie sehr du dich reinigst, ich bin und ich bleibe der Arsenliebling. Red nicht von Ehre, wehrlose Zecke, du nennst mich Verräter, doch weißt, dass es kacke ist. Ich hielt von euch nix, sieh mein Gesicht in die Kamera und sagte dem ganzen Land, was Sache ist. Und du etwas, du nix, du Hauch von Pampers. Bin stolz, dass du dich in den letzten 10 Jahren hinter nem Partytuch versteckt hast, check das. Bis ich kam, war Rap und politisch wie ein Kranke in Deutschland. Ich packte ihn mir, musste ihn von der Pick an, selbst das einfachste ganz neu beibringen. Es gab von mir nix, was zu hören sich lohnt. Ich kam und dann hatten nach mir alle linksradikale Nasen. Plötzlich Würmer in den Ohren. Ich schuf ein Genre, geh weg, schuf ein besseres. NS-Rap war Studio. Mein Mike klemmte fest zwischen estischen Betten und fühlte sich dort pudelwohl. Und politische MCs vor mir keine. Nur Spielereien wie Dominosteine. Mir fehlt Ironie und Witz, sagt manche. Ich sag so, wie's Blumio meinte. Hello, Mr. Nazi-Man. Hallo, kleiner Mongol-Mann. Du willst wissen, wie ich bin? Dann guck dir Romper Stomper an. Sein Tod, unser Auftrag, ich fang seine Seele ein. Ich mache deutschen Rap weiß wie ein Edelstein. Die nächsten Jahre werden heiß, Krieg auf den Straßen. Viele tausend entgeile MP3s. NSMCs übernehmen das Gebiet, der Soundtrack für das nächste Reich. Sein Tod, unser Auftrag, ich fang seine Seele ein. Ich mache deutschen Rap weiß wie ein Edelstein. Die nächsten Jahre werden heiß, Krieg auf den Straßen. Viele tausend entgeile MP3s. NSMCs übernehmen das Gebiet, der Soundtrack für das nächste Reich. Überall auf dem Kontinent laufen die Mischpulte heiß wie der Kilimanjaro. Sie mischen den Scheiß ab, stellen die Tracks ins Set und begeistern die Fans von ganz weit weg. Bis jetzt sind schon tausende angesteckt von Texten und Beats, Epidemie. Wir sind gefährlich für jüngere Leute, verführen, verlocken und hetzen sie auch. Darum hört auf die BPJM und hört auf, unsere Sachen zu laden. Die Lieder zu brennen, demnächst kriegt ihr endlich mal richtige Alben und dürft dafür auch was bezahlen. Und ey, macht dein Kreuz an der richtigen Stelle wie der KKK. Dann ändern wir Dinge gemeinsam und bringen nach Sachen in Ordnung wie Mr. Way. Manchmal braucht man nur ein Haus wie Casa Pound. Ja. Manchmal reicht schon eine Melodie und etwas Kerosin. Mein Land wird regiert von einem Terrorregime und ich halte auf Beats dagegen. Vom fiesesten Kiez bis in die Spießergegenden. Kennen Sie meine Musik? Gut wissen Sie, das wird doch mies was geben. Wie wenn man als am besten bezahlter Rebell billige Giftgas-Videos fälscht. Ich mach Musik und ich sag, was ich will und ich scheiß drauf, wenn's dir nicht gefällt. Sie sagen, ich darf nicht Neger sagen, du Neger. Und nicht Kebab sagen, du Kebab. Mann, ich bin gepanickert, schüttel den Schwanz und geh dann. Es ist sein Tod, unser Auftrag, ich fang seine Seele ein. Ich mache deutschen Rap weiß wie ein Edelstein. Die nächsten Jahre werden heiß, Krieg auf den Straßen. Viele tausend entgeile MP3s, NSMCs übernehmen das Gebiet, der Soundtrack für das nächste Reich. Sein Tod, unser Auftrag, ich fang seine Seele ein. Ich mache deutschen Rap weiß wie ein Edelstein. Die nächsten Jahre werden heiß, Krieg auf den Straßen. Viele tausend entgeile MP3s, NSMCs übernehmen das Gebiet, der Soundtrack für das nächste Reich. Sein Tod, unser Auftrag, ich fang seine Seele ein. Ich mache deutschen Rap weiß wie ein Edelstein. Die nächsten Jahre werden heiß, Krieg auf den Straßen. Viele tausend entgeile MP3s, NSMCs übernehmen das Gebiet, der Soundtrack für das nächste Reich. Sein Tod, unser Auftrag, ich fang seine Seele ein. Ich mache deutschen Rap weiß wie ein Edelstein. Die nächsten Jahre werden heiß, Krieg auf den Straßen. Viele tausend entgeile MP3s, NSMCs übernehmen das Gebiet, der Soundtrack für das nächste Reich.